Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Jeden Sonntag von 21 bis 23 Uhr. Und heute geht es nach New York City, Boy. Lion Babe ist ein New Yorker Funk- und Soul-Duo, bestehend aus Multitalent Jillian Howey und Produzent Lucas Goodman. Man kennt ihn auch unter seinem Pseudonym Astro Raw. Wird sehr geil, die zweite Stunde im Clubding. Und wir starten rein mit Lufthaus. Das ist dieses Ding, was ihr gerade schon im Hintergrund hört. Als To The Light, deeper track, sweeter message. Nämlich, dass no matter how dark times appear, es wird immer einen Ausweg, quasi das Licht am Ende des Tunnels geben. Hört man den Track auch voll an, hat sowas Perspektivisches. Sowohl den Struggle als auch die Hoffnung. Hier ist das Clubding mit Lufthaus, To The Light und Florian am Mikrofon. Einen schönen Sonntagabend euch. Let's Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Madea aus der Jürgen Compilation. Die ist am 29. April erschienen, zusammengestellt von Clara, eine EP mit 7 Tracks von unterschiedlichen Künstlern. El Mundo und Zazu, Sleeping in the Rain, läuft jetzt gerade schon im Hintergrund im Clubding. El Mundo ist schon seit über 2 Jahrzehnten im Geschäft und ist dann mal nach Berlin gezogen und auf Zazu getroffen. Da haben dann die beiden Künstler schon großartige Tracks auf verschiedenen Labels veröffentlicht und teilen so ein bisschen ihre Entwicklung zu den Musikern, die sie nun sind. Die EP ist vor 2 Tagen, am 6. Mai, auf Kindisch erschienen und ich höre jetzt danach. Oder nach die Königin Nora Ompur im Clubding. We'll be right back. so schick El Mundo, unser Zoo, Sleeping in the Rain. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Nora Empour ist für euch da mit Us, der Extended Mix. Böse Zungen behaupten, Nora Empour macht immer genau das Gleiche. Ich kann euch sagen, jo, das tut sie. Und zwar bleibt sie ihrem Genre treu, aber langweilen tut's wirklich null. Der Style ist einfach nur mega und wir können von der Queen einfach nicht genug bekommen. The Queen of Deep House, doing her magic, jetzt im Clubding für euch. Ding. Clubding, die heißesten elektronischen Tracks. Ja. Unser Ding. Club-Ding. Thank you. geiles Ding, oder? Ihr hört Jizzer DJs Rise, schöner trippy Track. Der ist in der Acid Afternoon Platte 22. April rausgekommen auf Dynamic Music. Das Coole an diesem Track ist, finde ich, dass der sich einmal so wandelt. Bei 4 Minuten 20 geht das in eine ganz andere Richtung. Tolle Sache gewesen. GG, Resist to Change davor aus der 3-Track-EP Modus Operandi. Der letzte Track, Resist to Change, ist definitiv für die große Anlage gemacht gewesen. Da hattet ihr ein bisschen Spaß in den letzten 12 Minuten, oder? Der geht jetzt auch weiter mit Majestic, mit Nono, Time to Groove. Schönes Crossover aus Dance und Disco. Catchy Hook. Der Track ist mindestens absolut ready, wie ich, für den Sommer. Jetzt für euch. We'll be right back. Ziemlich geil, oder? Vintage Culture. Good Boys. This Feeling. Sehe ich definitiv in diesem Sommer auf den Dancefloors. Jetzt geht's mit James Harcourt und Maelstrom. Genau wie das Original ist auch der Remix von der Italian Legend Musumeci. Ein richtiger schöner Mental Trip. Wir bleiben bei dem Style. Und wünschen euch viel Spaß. Direkt danach Hollywood im Deep Mix DDX mit Frey. Clubding. 20 Uhr. Unser Ding. EDX und Frey mit Hollywood. Und jetzt haben wir noch ein bisschen DJ T. Können wir nicht genug bekommen, die bekommen, ne? Einer der ältesten deutschen DJs und Mitgründer von dem Label Get Physical und dem Groove Magazine. Der hat's einfach drauf. Den haben wir jetzt noch 2 Minuten, bis wir in unseren Mix reingehen. Klangteppich, oder? DJ T im Clubding am Sonntagabend für euch. Wir sind drin in unserer Mixstunde. Lion Babe ist ein New Yorker Funk- und Soul-Duo, bestehend aus Multitalent Jillian Harry und Produzent Lucas Goodman. Kennt man auch unter seinem Pseudonym Astro Raw. Die beiden haben schon mit Künstlern wie Pharrell Williams zum Beispiel zusammengearbeitet. Einzigartiger Sound. Sie nennen ihr Genre Futuristic Nostalgica. Sie bedienen sich mit Vintage Sounds, den sie dann mit so ein bisschen modernen Klängen mischen. Wird also geil und funky. Eine Stunde lang in the Mix im Clubding. Man, I kill him and I flood in the street. Honey, my baby, get up with the buzz. And I'm singing, ain't nobody really doing what he does. I be causing another.

point. Look how tanked up on at this point. We're the winners, so baby, you can't lose. Got sickers, can't leave Cancun. Take it off like you're home alone. Dance, fetch a meal while you're on the phone. Checking your reflection, you tell your best friend, like, girl, I think my fucking baby. you're on my mind. Oh, baby. I don't know. in the dark.